Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Heute lösen wir ein Versprechen ein, denn in der Reihe vor 50 Jahren, die immer während der Sommermonate läuft, hatten wir ein Hörspiel von Günter Eich angekündigt, das aber entfallen musste. Georges Tabori war gestorben und wir haben mit einer Inszenierung an ihn gedacht. Heute also die Brandung vor Setúbal, ein Klassiker von Günter Eich, dem prägenden Hörspielautor der 50er Jahre. Am 20. Dezember hat Günter Eich seinen 35. Todestag. Das Hörspiel entstand 1957 beim Norddeutschen Rundfunk gemeinsam mit dem Hessischen und dem Bayerischen Rundfunk. Wir hören unter anderem so berühmte Darstellerinnen wie Elisabeth Flickenschild als Donna Katharina und Tilla Durieux als die Mutter Camoisch. Die Schokolade, Donna Katharina. Ja. Ja. Die Schokolade. Das Tablett auf die Bettdecke, sodass es den Schlafrock berührt. Befolge meine Befehle, Rosita. Wiederhole sie nicht wie ein Papagei. 10 Uhr? Genau. Genau kann es nicht sein. Es schlug, als ich zur Tür hereinkam. Zur Tür herein? Als du draußen warst oder drin? Den ersten Schlag oder den 10. Wie schlampig ist diese Ausdrucksweise? Sagte ich dir nicht, du sollst mich so wecken, dass ich den 10. Schlag noch höre? Ich habe ihn nicht gehört. Es ist schwierig, Donna Katharina. Eigentlich ging es nur richtig im ersten Jahr. Ich wartete vor der Tür auf den 5. Schlag, dann drückte ich auf die Klinke. Ich weiß nicht, wie es kam. War etwas am Schlagwerk geändert oder an meiner Geduld? Es gelang mir nicht mehr. Öffnete ich aber schon beim 4. Schlag die Tür, so bestand die Gefahr, dass sich eine Haut auf der Schokolade bildete. Entsetzlich. Um die Wahrheit zu sagen. Es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Ja, es kann vorkommen, dass mich vor der Tür ein Herzklopfen befällt. Das wird andere Gründe haben, Rosita. Du warst 17, als du zu mir kamst und bist jetzt 5 Jahre bei mir. Es sind die Jahre für starkes Herzklopfen. Nicht nur Herzklopfen, auch die Zähne klappern. Und ich fürchte, das Tablett fällt zu Boden. Deine Zustände langweilen mich. Jedenfalls habe ich von deiner Vorgängerin, die 12 Jahre bei mir gedient hat, nie dergleichen gehört. Versteht sich, Donna Katharina, sie hat ja keine Zähne mehr. Genug geschwatzt. Nimm die Tasse weg. Das Wetter? Verhangen. Die Brandung? Rauscht wie immer. Still. Ja, sie rauscht wie immer. Das ist beruhigend. Weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich sie höre? Sie sagten es, Donna Katharina, näher bei Gott. Wie unsäglich albern es klingt, wenn du es aussprichst. Es klingt so albern wie... Wie? Na, nichts. Manchmal hast du was Aufsässiges. Nein, bestimmt nicht. Was ist das für ein Fleck auf der Bettdecke? Alles verkommt. Alles verdreckt, weil ihr nicht Acht gebt. Das ist Rotwein, Donna Katharina, von gestern. Rotwein? Ich selbst? Wie viel war es? Vom zweiten Liter blieb eine Neige. Immerhin eine Neige. Das Merkwürdige ist, dass ich es zuerst nicht hören konnte. Ich hielt mir die Ohren zu. Die Brandung? Es war mir der Inbegriff meiner Verbannung. Ach, ich hatte das fröhliche Gelächter aus dem Königspalast im Ohr. Zärtliche Worte aus den Laubengängen im Park. Verse. Heute ist das Gedicht An den Ufern des Montegos gedenkt er seiner Natersia. Aber 27 Jahre sind genug, um das Rauschen der Höllenflammen zu verwandeln in das beruhigende Murmeln göttlicher Vergebung. Aus einem Gedicht? Um den Hass in Liebe zu verwandeln. Und die Liebe? Wenn ich mir die Frage erlauben darf. Nein, du darfst sie dir nicht erlauben. Donna Katharina. Welches Gedicht? Das dritte aus dem zweiten Band. Tu nicht, als könntest du lesen. Pedro hat rechte Mühe mit dir. Und sie nicht weniger, Donna Katharina. Ich muss zugeben, mein Kind, dass es nicht zu den üblichen Diensten einer Zofe gehört, Verse zu rezitieren. Stell dich neben den Schrank. Und den Blick zum Fenster hinaus aufs Meer. Sag es nicht, Rosita. Tu es. Die Zeit, die wir getrennt sind, 7 Tage. Wie 7 Wellen rinnen sie im Fluss. Ein Nichts in seiner Wasserüberfluss. Wie ich's zum Trost mir unaufhörlich sage. Wie aber kommt's, dass ich sie nicht ertrage, die kurze Spanne, die ich fern sein muss, dass ein versäumter Blick und ein versäumter Kuss die schlimmsten Gründe sind für meine Klage. Kein Maß mehr gilt, nur an dir selber messen, Natersia, sich jetzt Ewigkeit und Zeit und Blick und Kuss und Bitternis und Leid. Uhr und Kalender hab ich lang vergessen. Vor deinem Auge endet jede Stunde. Die Ewigkeit beginnt an deinem Munde. Ewigkeit, ja. Aber 27 Jahre. Es ist schwer, etwas zu sprechen, was man nicht versteht. Dass du es nicht verstehst, macht dich erst fähig. Du sprichst das Gedicht vortrefflich, mein Kind. Ja, das kann nur der Schrank sein. Und der schräge Blick auf das Meer. Wieso übrigens verstehst du das nicht? Was ist dann nicht zu verstehen? Ich verstehe die Gefühle nicht, die in Reime gebracht sind. Ach, wirklich, du hast etwas Aufsässiges. Solche Gedanken geziemen den Dienstboten nicht. Ich bitte um Verzeihung, Donna Katharina. Ach was, beginnen wir ein revolutionäres Gespräch. Die Reime also... Und Natersia. Warum sagt er Natersia, da sie doch Katharina heißen? Im Laufe der Jahre bin ich unsicher geworden, ob ich nicht doch Natersia heiße. Ja, aber damals... Ja, gewiss. Damals hieß ich noch Katharina. Wir müssen systematisch vorgehen, mein Kind. Die Reime und Natersia sind zwei gänzlich getrennte Fälle. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen. Die Reime sind wegen der Unnatur. Aha. Die menschliche Gesittung nämlich beginnt, wenn sich das Geschöpf Gottes über die bloße, rohe Natur erhebt. Was sind schon Gefühle? Da reibt sich Haut an Haut. Das haben die Stallmägde und die Müllerburschen auch. Erst wenn die Gefühle sich reimen, Rosita. Das ist etwas. Aha. Verstehst du das? Ich sehe deinen verstockten Augen die Fragen an. Wie unziemlich doch ein hübsches Gesicht ist, wenn es ein älteres anblickt. Wie grob. Stell dir vor, dass ich mir die Nase zuhalte und das Kleid raffe, während ich die Treppe in den Hof hinabsteige, wo die Schweine am Trog schmatzen und die Äpfel der Maultiere fallen. Gewiss, wir haben nur die Natur, Donna Katharina. Ich ja auch, Rosita. Ich ja auch. Sei nicht gekränkt. Um bei den Schweinen zu bleiben. Man lässt sie im Dreck und nimmt es ihnen übel, dass sie stinken. Nein, ich finde keine Reime. Ich auch nicht. Ich bin nichts. Bin nur etwas durch ihn. Mit ihm. Neben ihm. Bei ihm. Fern von ihm. Donna Katharina. Das ist schon gut. Es hängt alles damit zusammen, dass ich dir erlaubte, über den Reim zu sprechen. Ich ahnte selber nicht, wie gefährlich das Thema ist. Und Natersia? Ich fürchte, auch da. Versuchen wir's. Komm, nimm das Tablett weg und beginne mit der Frisur. Was hältst du von meinen Haaren? Sie sind noch sehr schön. So, ich vermute, sie sehen aus, als wären Motten da drin. Ich glaube, dass ich mich auf Frisuren sehr gut verstehe. Das ist deine Art von Reim, Rosita. Ja, Donna Katharina. Hingegen hat er mich Natersia genannt, weil niemand wissen sollte, dass ich gemein war. Ach, niemand wusste es? Na, zuerst wusste es niemand. Und wenn er die Gedichte für sich behalten hätte? Rosita, wäre er dann der größte Dichter Portugals geworden? Säßen wir dann hier und sprechen von ihm? Nein, aber sie hätten vielleicht Kinder und Enkel. Ich kann es mir vorstellen, es ist wie ein Huhn, das ein Ei gelegt hat. Soll ich die Haare noch höher hinaufkämmen? Ah! Habe ich Ihnen wehgetan, Donna Katharina? Ich sehe die Tasse im Spiegel. Vielleicht sollte man eine neue Frisur... Es ist die Tasse mit dem Lilienmuster. Wenn man das Haar... Ich spreche von der Tasse. Ja, gewiss. Nun? Ja, es ist die Tasse mit dem Lilienmuster. Ich aber hatte das Rosenmuster befohlen. Hat dir Pedro das nicht gesagt? Es ist möglich, Herrin. Möglich? Oder vielmehr unmöglich. Die Tasse mit den Rosen hat schon meine Vorgängerin zerbrochen. Deine Vorgängerin? Du bist seit 5 Jahren bei mir. Mindestens so lange also lebe ich in dem Irrtum, dass ich meine Morgenschokolade aus der Rosentasse trinke. Ist das so arg? Nicht arg, aber folgenreich. Wenn ich mir noch eine Frage erlauben darf, nannte er Sie immer Natersia? Das ist merkwürdig, nicht wahr? Wer käme schon darauf? Nur ein Dichter. Ich spreche von der Tasse. Und von den 5 Jahren. Der Gedanke ist wie ein Nebel. Aber man weiß, es wird alles klarer, wenn er vorbei ist. Was sagtest du von ihm? Nannte er sie immer Natersja? In den Gedichten. Versteht sich. Und manchmal auch sonst? Ja, manchmal auch sonst. Es gefällt mir, dass er sie Natersja nannte, auch wenn sie allein waren. Obwohl doch da nichts zu verbergen war. Und obwohl es sich nicht reichte. Ja, das ist wahr. Warum tat er es dann? Vielleicht wegen der Unnatur. Mir geht der Name mit dem Tassenmuster durcheinander. Vielleicht tat er es ganz ohne Grund. Ohne Grund? Ja, einfach so. Eine Art Spiel. Eine Art Spiel? Die Frisur ist fertig. Wie finden Sie sie? Rufe Pedro. Pedro! War in all der Zeit nie von dem Rosenmuster die Rede? Gewiss, Donna Katharina, aber eigentlich gefragt haben Sie nicht. So habe ich mich täuschen lassen. Ich habe nicht gewusst, dass Ihnen das so wichtig ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Nun? Donna Katharina? Donna Katharina im Schlafrock. Der richtige Augenblick für fehlerlose Verbeugung, für zierliche Sekretärswendung. Der Teufel soll dich holen oder sprich ohne Umschweife. Aber wovon, Donna Katharina? Von den Lilien, von den Rosen. Pedro, ich werde hintergangen. Hintergangen? Es handelt sich um die Tasse. 10 Jahre lebte ich in einem Irrtum und niemand sagte es mir. Nun, Donna Katharina, es ist vor etwa 7 Jahren geschehen. Dem Mädchen glitt das Tablett aus der Hand. Es handelt sich um den 10. Juni 1580. Das ist etwas über 10 Jahre. Sie wissen sogar das Datum? So müssen Sie auch gewusst haben, dass ich Ihnen jeden Morgen das Lilienmuster an diesem Tage, so hieß es, sei Luis de Camões in Lissabon an der Pest gestorben. Pedro, denke darüber nach, in welchen Irrtümern man mich lässt. Donna Katharina, wollen Sie zweifeln? Wer spricht von Zweifeln? Bring Rotwein, Rosita. Vor Sonnenuntergang? Es ist ein ungewöhnlicher Tag. Wie Sie befehlen, Donna Katharina. Gewissheit, Pedro. Das Tassenmuster hat mir den Star gestochen. In welcher Blindheit lebt man? Einfach, weil man nie fragt. Donna Katharina, auch wenn Sie mich fragen... Jetzt ist es zu spät, Pedro. Jetzt lasse ich mich nicht mehr täuschen. Setz dich. Wir müssen die Einzelheiten besprechen. Mir erschien das Muster unwesentlich. So unwesentlich, wie die Pest an der Camorra starb. Die Einzelheiten der Reise, Pedro. Aber der König befahl Ihnen, Setúbal nie zu verlassen. 10 Jahre versäumt und ich soll noch länger zögern? Ich weiß jetzt, dass Camorra lebt. Und ich will zu ihm. Wer lebt? Zu wem? Ich habe an seinen Tod geglaubt wie an das Rosenmuster. Wir reisen. Wir reisen nach Lissabon. Zuerst meinte ich, diese Reise passte schlecht in unsere Pläne, aber nach einigem Nachdenken... Gut, dass du nachdenkst. Ich selber habe damit aufgehört. Es wird schwarz um mich, wenn ich nachdenke. Wie hältst du das aus? Aushalten? Was hat das mit dem Nachdenken zu tun? Man muss doch Entschlüsse fassen, nicht wahr? Gut, übernimm die Entschlüsse. Ich übernehme das Schwarz für dich. Psst, sei nicht albern. Hat Donna Katharina genug Rotwein? 2 Liter. Wenn es nicht reicht, wird sie läuten. Ich werde ihr klar machen, dass wir eine zweite Kutsche brauchen. Diese Reise ist ein Glück für uns. Auf diese Weise können wir sogar Dinge mitnehmen, die uns sonst sehr behindert hätten. Das Porzellan, das schwere Silber. Ach, Pedro. Was? Einen Diebstahl vor sich zu haben, ist wie eine große Erwartung. Ich habe nie gedacht, dass ich ihn einmal hinter mir haben könnte. Ach, Diebstahl. Es handelt sich um mehr als um Diebstahl. Es handelt sich um unser gemeinsames Leben, Rosita. Vergiss das nicht. Ich vergesse es nicht, aber das Gewissen... Es würde mir ein schlechtes Gewissen machen, so viel Geld und Gut in der Hand einer Verrückten zu lassen. Ach. Was braucht sie schon? Rotwein, Brot und ein bisschen Brandung. Ist sie wirklich verrückt? Sieh, Pedro, das Fenster ist offen. Aber hörst du was? Was soll ich hören? Die Brandung, sei still. Ich höre nichts. Das meine ich ja, ich höre auch nichts, aber sie hört es. Das eben ist ihre Verrücktheit. Sie hört die Brandung und fährt nach Lissabon, um einen Toten zu besuchen. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob er tot ist oder nicht. Aber warum soll er nicht leben? Hat ihn jemand sterben sehen? Ja, meinetwegen mag er auch leben. Dann wird er entzückt sein, seine schöne Natersja als rotweinduftende alte Vettel wiederzusehen. Mag er leben oder tot sein, er gibt uns Gelegenheit, nach Lissabon zu fahren und die Schätze dieses Hauses in unserem Besitz zu bringen. Oh, Pedro. Na gut, ich bin bereit, meinen Hut vor ihm zu ziehen oder an seinem Grab eine Träne zu vergießen. In jedem Fall beschleunigt er unseren Wohlstand, Rosita. Hm? Rosita. Was meinst du? Wenn du mich vielleicht einmal anders nennen könntest. Anders? Wie anders? Gefällt dir Rosita nicht? Ach, ich meine nur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel Natersia. Natersia. Ich meinte es als Beispiel. Natürlich klingt der Name dumm. Aber? Ich hätte mich doch gefreut, wenn du mich einmal so genannt hättest. Natersia. Oder anders. Antonia, Ines, Esther, Franziska, Margarita, Maria. Jetzt geht es nicht mehr. Genug auch von diesen Torheiten. Du bist so gefühlvoll. Bin ich gefühlvoll? Ich machte nur einen Scherz. Die Alte. Und jetzt werde ich mir den Scherz machen, ihr zu sagen, dass wir sie ausplündern wollen. Bist du wahnsinnig? Ich habe meine Pflichten, Donna Katharina, gegenüber. Sie erwartet von mir nicht nur die Schokolade und den Rotwein, sondern auch ein Gebäck dazu. Die Liebesaffären des Hafeneinnehmers sind ihre Rosinenkuchen, der Klatsch um den Bischof, ihr Mandelteig. Sie isst zu viel Süßes. Rosita, du... Etwas Salzgebäck. Etwas Käseschnitten. Rosita! Noch etwas Wein, Donna Katharina? Er reicht noch für ein Gespräch mit dir. Komm. Setz dich auf mein Bett. Hören Sie jetzt die Brandung, Donna Katharina? Freilich. Es ist überhaupt so, dass ich sie viel besser höre, seitdem mein Gehör schlechter geworden ist. Was wollte ich dir aber sagen? Vielleicht etwas über die Reise? Natürlich, über die Reise. Oder soll ich Ihnen etwas sagen? Ich wüsste etwas. Du? Pedro und ich haben uns nämlich zusammengetan. Ihr müsst nicht denken, dass ich das noch nicht bemerkt hätte. Für aufkeimende Liebe habe ich immer ein feines Gefühl gehabt. Zusammengetan, um sie auszuplündern. Wir wollen die Reise nach Lissabon benutzen, um ihr Hab und Gut an uns zu bringen. Das ist gut. Nicht nur gut, sondern auch wahr. Ich kenne euch, ihr Schelme. Wie meinen Sie das, Donna Katharina? Immer neue Versuche, die Reise zu hintertreiben. Gib's zu, Rosita. Ich gebe alles. Erst ist die Kutsche zu klein, dann lahmen die Pferde, dann ist das Rad zerbrochen, dann haben wir kein Geld. Und nun wollt ihr mich sogar ausplündern. Wenn ich dich nicht gern hätte, könnte ich's dir übel nehmen. Warum nimmst du teil an der Verschwörung gegen mich? Verschwörung? Meint ihr, ich hätte das nicht bemerkt? Ah, kein Wort mehr drüber. Aber auch kein Wort mehr von dir, was mich abhalten soll, nach Lissabon zu fahren. Bestehlt mich doch, ihr armseligen kleinen Diebe. Bestehlt mich doch. Bestehlt mich doch. Der goldene Schlüssel, Donna Katharina. Hier also war es. Aber das Haus ist schwarz gestrichen. War das damals auch? Ein schwarz getünchtes Gasthaus? Wer soll das glauben, Donna Katharina? Das ist ein Sarg. Lassen wir uns weiterfahren. Das goldene Wirtshausschild macht sich gut dagegen. Auch Särge haben goldene Beschläge, wenn ich mich recht erinnere. Und die Fensterkreuze sind weiß. Es hat bei allem Geschmack. Oh. Keine Widerrede, meine ängstliche Taube. Es gehört zu unserer Reise, dass wir hier übernachten. Hey! Wirt! Euer Gnaden? Ist es derselbe wie damals? So krumm war er damals nicht. Das machen die einkehrenden Herrschaften. Die ziehen einen den Kopf zur Erde. Zu Diensten, euer Gnaden. Es machen die Zeitläufte, wenn ich mir erlauben darf, gehört zu haben. Sie halten hier vor dem goldenen Schlüssel, wie es das Schild ausweist. Der goldene Schlüssel ist der Sarg. Wir suchen Herberge für eine Dame. So sucht nicht weiter. Auch wenn meine Zimmer schlecht wären, sie sind die einzigen zwischen Setúbal und Lissabon. Ach, die Zimmer sind schlecht? Ich erinnere mich. Ich sprach im Konjunktiv. Am Konjunktiv erkenne ich ihn. Es ist eine hochgestellte Dame mit Gefolge, zwei Kutschen. Ich seh's. Sie wird in Leopardenfellen versinken. Wir haben indische, afrikanische und chinesische Zimmer. Ich erinnere mich immer besser. Auch diesen Spruch gab es schon vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren aber pflegte ich hinzuzufügen, die Fenster blicken auf ein Weltreich. Seitdem halte ich das Haus schwarz getüncht. Ein Patriot. Das hält manchen von der Einkehr ab, aber ich weiß, was ich dem Unglück meines Vaterlandes schuldig bin. Kein Zweifel, er ist's. Lass aufspannen, Pedro. Sehr wohl, Donna Katharina. Stütze mich, Rosita. Oh. So. Euer Gnaden werden zufrieden sein. Dafür brauche ich noch anderes als ein Leopardenfell. Fürs Erste würde es mir genügen, wenn Sie den Flöhen etwas Zurückhaltung empfehlen könnten. Das will ich veranlassen. Und die sonstigen Wünsche, Dero Gnaden? Rotwein. Auf mein Zimmer. Zu dienen. Er ist vortrefflich. Ich trinke ihn selbst. So werden Sie ihn mit mir trinken. Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Wo wohne ich? Der ganze erste Stock steht zur Verfügung. Pedro wird Sie rufen. Zu Diensten. Mir scheint, Sie erkennen mich nicht. Ich habe das Gefühl, Sie ungewöhnlich gut zu kennen, obwohl ich Sie gewiss nicht oft gesehen habe. Eine diplomatische Antwort. Die Wahrheit. Wir sagten vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Das war kurz bevor ich das Haus schwärzte. Ungefähr die Zeit, als Camor starb. Ist Camor gestorben? An der Pest in Lissabon am 10. Juni 1580. Ich habe ihn früher selbst gekannt, war mit ihm in Indien, kenne seine Sonette auswendig. Kein Maß mehr gilt, nur an dir selber messen, Natarsia sich jetzt Ewigkeit und Zeit. Wie? Die Jugend kennt seine Verse? Ich höre auf, an Portugal zu zweifeln, ein Grund, mein Haus in rosa oder grün umzufärben. Warten Sie noch damit. Was Natarsia betrifft, kurz darauf war eine Dame da. Eine Dame? Natarsia? Ja, gewiss. Natarsia. Ich sagte es, meine Gnädigste, ich stehe ganz zur Verfügung. Komm, Rosita. Ein bedeutender Tag für mein Haus, aber um ehrlich zu sein, etwas verwirrend. Verwirrend? Die Kutschen am besten in den Hof. Da schaue ich selber nach. Ist etwas Dummes geschehen. Etwas Dummes? Nicht wichtig, aber doch sehr dumm. Vielleicht bemerkt sie es nicht. Um was handelt es sich? Jedenfalls wird sie sie ausfragen. Ich werde es vorher in Ordnung bringen. Ich eile. Was ist das für eine Art, einen neugierig zu machen und dann davon zu rennen? Manchmal sollte man glauben, es gäbe auf der Welt nur Verrückte. Der Einzige, der hier zielbewusst handelt, bin ich. Hü! Zimmer wie heute. Ich bitte um Verzeihung, die Einzelheiten weiß ich nicht mehr. Ich darf aber sagen, dass mir Ihr Besuch unvergesslich war. Mir käme es auf Einzelheiten an? Sie kehrten um, weil in Lissabon die Pest herrschte. Schon falsch. Ich kehrte um, weil ich erfuhr, dass Camoes gestorben war. Auch deshalb. Sie hatten 2 Gründe, umzukehren. Es gibt einen Grund oder 2 Entschuldigungen. Das kommt mir allzu entschieden vor. Aus dem Umgang mit Dichtern kennen wir doch die Zwischentöne, Donna Katharina. Die Zwischentöne kommen aus der guten Gesellschaft. Dichter, die niemanden erschrecken, sind zu nichts anderem wert, als dass man sich über sie unterhält. Sie nehmen 300 Jahre vorweg, Donna Katharina. Bleiben wir, wo wir sind. Aber nur eine Nacht im goldenen Schlüssel. Ich bin auf dem Weg nach Lissabon, um Luis de Camões zu besuchen. Luis de Camões? Das ist eine Wiederholung. Ich erwarte eine Antwort. Wenn ich mir eine Korrektur erlauben darf, Sie sind auf dem Weg nach Lissabon, um ein Grab zu besuchen. Sie geben es also nicht zu? Was sollte ich zugeben? Das hingegen ist eine Frage und auch keine Antwort. Wenn ich wüsste, worauf Sie hinaus wollen. Vermutlich wissen Sie es. Ist Ihnen der Kragen zu eng? Ein Wetterumschlag. Ich spüre das vorher. Seitdem ich in den Tropen war, bin ich wetterempfindlich und die Gicht... Sie vertrauen den Kräften des Rotweins zu wenig. Wo ist das Grab, das ich besuchen will? So genau hatte ich es wiederum nicht gemeint. Genauigkeit erlernt man von den Dichtern. Erzählten Sie mir damals nicht, Sie hätten Monate hindurch unterm gleichen Dach mit ihm gewohnt? Sie haben ihn mit einem seiner Erklärer verwechselt. Nun, wo ist das Grab? Ich glaubte, Sie wüssten, dass es kein eigentliches Grab gibt. Was gibt es denn? Die an der Pest Gestorbenen wurden in einem gemeinsamen Grab beigesetzt. Wie einleuchtend! Selbst dabei ist man auf Vermutungen angewiesen. Es starben so viele und niemand kannte ihn. Finden Sie nicht selbst, dass das alles, gelinde gesagt, etwas unbestimmt ist? So bestimmt, wie es die Verhältnisse zuließen. Als ich 2 Jahre später in Lissabon war, befragte ich seinen Diener. Sein Diener lebt noch? Damals lebte er jedenfalls noch. Und? Ich weiß nicht, warum ich es erzähle. Der Wetterumschlag, die Gicht. Morgen wird es regnen, nicht wahr? Alles, was ich sagte, weiß ich von ihm und er wusste nicht mehr als das, was ich sagte. Alles ist verdächtig. Jedes Wort verbirgt etwas. Wie heißt der Diener? Wo wohnt er? Ein javanischer Diener. Ojao mit Namen. Damals in der Travessa di Buaura. Er wird inzwischen gestorben sein. Alle Zeugnisse sind aufs Unsichere angelegt. Es kommt doch vor, dass man umzieht. Menschen, die nichts zu verbergen haben, ziehen nicht um. Auf die Zwischentöne wage ich nicht mehr hinzuweisen. Alles, was Sie wissen, stammt von diesem Diener. Aber schon 2 Jahre bevor Sie ihn fragten, sagten Sie mir, Camões sei tot. Woher wussten Sie es damals? Ojao bestätigte mir, was ich schon wusste. Von wem wusste? Ein Postillon, der jede Woche nach Lissabon kam. Wie heißt er? Er hieß Manuel Acevedo. Wohnt? Er ist gestorben. Fiel in der Trunkenheit vom Kutschbock. Gestorben? Ach, alle Zeugen unerreichbar. Oh, ich Närrin, dass ich Ihnen damals glaubte. 10 Jahre verloren. Donna Katharina, es liegt kein Grund vor am Tod des Verehrten. Doch, alle Gründe liegen vor. Und ich glaube auch nicht, dass es nur ein fahrlässiger Bescheid war, den Sie mir gaben. Es war Absicht. Ich bin bestürzt. Mit Recht. Aber Ihre Bestürzung genügt mir nicht. Sie ist bereits mehr, als ich meiner Selbstachtung zumuten kann. Wohin kämen wir, wenn wir auf die Selbstachtung der Kröten Rücksicht nehmen wollten? Donna Katharina, Sie erleichtern mir das Gespräch. Bisher glaubte ich Ihnen etwas geheim halten zu müssen. Hören Sie an! Ich instruierte mein Gesinde, dass kein Wort darüber verlaute und vor allem der Name. Sie wollen es endlich eingestehen? Dass ich meine Eselin Natercia genannt habe. Dass Sie Ihre Eselin? Gewiss, Donna Katharina, meine Eselin heißt Natercia. Ein ungewöhnlicher, aber durch den großen Camões in Gebrauch gekommener Name. Finden Sie nicht, dass er eine störrische Geisteshaltung überaus treffend bezeichnet? Eigentlich nicht. Sie müssen einen besonderen Grund gehabt haben. Erst als Sie von Kröten sprachen, wusste ich ihn. Nun, ich will ihn aussprechen, weil Sie an meine Dummheit gedacht haben. An die Dummheit, mit der ich Ihnen Glauben schenkte. Ich sehe, es gibt mehr Möglichkeiten, als ich ahne. Leugnen Sie es? Ihre Ansicht hat etwas Überzeugendes. Dass Sie der Verschwörung angehören, hindert Sie an der Wahrheit. Man will mir verheimlichen, dass er lebt. Geben Sie es doch zu. Jeden zweiten Donnerstag im Monat tagt die Verschwörung im Goldenen Schlüssel. Camões selbst führt den Vorsitz. Man bespricht die Statuten, gibt neue Richtlinien aus. Dazu wird gegessen und getrunken. Sie werden Verständnis dafür aufbringen, dass ich auf diese Einnahmen nicht gern verzichten möchte. Sie haben es zuerst mit untertäniger Bereitwilligkeit versucht und ich habe sie durchschaut. Dann verführte ich sie zu Beleidigungen, aus denen ich ebenfalls die Wahrheit herauszuhören verstand. Jetzt versuchen sie es mit Spott und es geht ihnen nicht besser. Es gibt noch eine Möglichkeit. Akzeptieren Sie einmal versuchsweise die Wahrheit. Ihre Wahrheit, Donna Katharina. In einer Hinsicht aber will ich Ihnen nachgeben, meinen nächsten Esel werde ich Felipe nennen. Ich heiße nämlich Felipe. Wirklich. Ich gehe im Kreise und bewege ein Göpelwerk. Aber es handelt sich nicht um Wasser und nicht um Korn. Es handelt sich um Steine, Donna Katharina. Und Sie meinen, man könne Öl daraus pressen. Treten Sie einmal über den Strich. Also gut. Aus welchem Grunde verheimlicht man Ihnen, dass Camoesch lebt? Ja, die Verschwörung besteht ja auch darin, dass man mir den Grund der Verheimlichung verheimlicht. Ach. Jetzt sind Sie auf dem Wege. Und aus welchem Grunde verheimlicht es Ihnen auch Camoesch selbst? Ja, wenn Sie es fassen können. Gerade dies ist ja ein Beweis für die Verschwörung. Nein, ich kann es nicht fassen. Sie wollen immer wieder den Gegenbeweis führen. Springen Sie endlich über den Strich. Ich bin gesprungen. Sie werden es nicht glauben, aber es hat mich körperlich angestrengt. Es muss ein Sprung über einen Abgrund gewesen sein. Und nun? Ja, und nun. Ein recht unfruchtbares Gelände. Und nun einen Augenblick Aufmerksamkeit, Don Felipe. Der Wetterumschlag, verstehen Sie? Es gibt keinen Beweis dafür, dass Camoesch gestorben ist. Ich gebe zu, dass die Nachrichten... Die Nachrichten sind alle aus zweiter und dritter Hand. Sie sind nichts wert. Niemand hat ihn sterben sehen. Gewiss. Daraus schließe ich, dass er lebt. Man kann es zumindest nicht ohne weiteres widerlegen. Nicht wahr? Gewiss, er könnte krank sein. Vielleicht unfähig, eine Nachricht zu geben. Er ist krank? Sehen Sie, das ist die Erklärung. Nicht so schnell, Donna Katharina, ich bin zu kurzatmig für solche Schlüsse. Ich habe kein Wort gesagt, dass er krank ist. Halten Sie mich außerdem noch für taub? Donna Katharina, ich bin bereit, alles zuzugeben, was Sie wollen. Dennoch rate ich Ihnen, kehren Sie morgen wieder um. Wie? Ich sollte nicht nach Lissabon? Es ist heute wie vor 10 Jahren, Donna Katharina. Die Pest ist wieder in Lissabon. Sie kam Ihnen zuvor... Diesmal können Sie mich mit der Pest nicht schrecken. Ah, die Pest! Eine gefährliche Krankheit, wie? Eine wundervolle Krankheit, um einen von einer Reise abzuhalten. Eine Krankheit, an der schon Camoesch gestorben ist. Die Pest, Don Felipe, ist eine Erfindung. Es gibt keine Pest, weder in Lissabon noch anderswo. Es hat nie eine gegeben. Macht euch keine Mühe, mich täuscht ihr nicht mehr. Ach, die Pest. Die Pest, Pedro. Die Pest. Ich hörte es, Rosita. Jetzt weg vom Schlüsselloch. Wir müssen sie ausreden. Sie hat nicht den geringsten Verdacht. Es ist keine Gefahr. Keine Gefahr? Ich geh hinein und sag ihr, dass ich hier ihre Juwelen unter dem Kutschbock verborgen habe. Ihr Vertrauen zu mir wird noch größer sein. Aber die Hunderte, die Tausende, die an der Pest gestorben sind. Wenn du bedenkst, wie viele nicht an der Pest gestorben sind. Sei vernünftig, Pedro. Sei vernünftig, Rosita. Wir müssen umkehren. Sage es, Donna Katharina. Auch wenn sie nicht will. Wir werden nach Lissabon fahren, auch wenn sie nicht will. Es ist entschieden. Wenn es die Umstände erfordern... Ich bin kein Krebs. Es gibt falsche Entscheidungen. Genug jetzt. Mir ist der Gedanke an die Nacht schon arg genug, die ich sitzend in der Kutsche verbringen soll. Recht törichte Vorsicht. Immerhin. Die Goldstücke drücken mich. Das ist erfreulich, so unerfreulich es ist. Die Pest hingegen ist eine... Ich bin gewiss, dass du in Lissabon sehr sorgfältig deine Fingerspitzen beobachten wirst. Die Pest ist eine Erfindung der Gastwirte, wie Donna Katharina sie richtig bemerkt hat. Überhaupt sind ihre Argumente besser als deine. Hast du nicht Angst um mich? Zuerst hat jeder für sich selber Angst. Oh. Daran siehst du, wie sicher ich bin. Schade. Schade. Es war auch schade, dass ich dich nicht Natersia genannt habe. Oh, süße Eselin, da mir die Nacht schon bitter sein wird, warum verbitterst du mir auch den Tag? Denke an unsere Zukunft, an unseren Reichtum. Ich denke immer daran. Und immer fällt mir zugleich Donna Katharinas Armut ein. Ganz recht, es ergibt sich eins aus dem anderen. Aber vergiss nicht, dass sie den Rotwein hat und einen unerschöpflichen Vorrat von Träumen. Ich glaube nicht, dass sie angenehme Träume hat. Du weißt, wie oft sie schreit. Wie oft sie mich weckt. Und wie oft du mich rufen musst. Der Teufel soll sie holen, wenn sie uns heute Nacht nicht im Frieden lässt. Rosita. Rosita. Was so ein junges Ding zusammenschläft. Kein Wunder, dass es ihr am Verstand fehlt. Rosita. Donna Katharina? Du hast vergessen, das Fenster zu öffnen. Es ist offen, Donna Katharina. Warum höre ich die Brandung nicht? Weil wir nicht in Setúbal sind. Das ist doch kein Grund. Aber... Aber... Den Schlafrock. Und hilf mir aufstehen. Es dürfte gegen 3 Uhr sein. Eine gute Zeit. Wofür? Für Diebe. Wusstest du das nicht? Wir werden uns auf leisen Sohlen durchs Haus schleichen. Komm. Wohin, Donna Katharina? Und mitten in der Nacht? Fürchtest du dich? Vielleicht gibt es einen Hund im Haus. Die Tür in dem Hof wird sicher offen sein. Was meinst du? Wollen Sie in den Hof, Donna Katharina? Na, etwas frische Luft. Sterne, Mond und die Kutsche gut beleuchtet. Sie steht eigentlich recht frei, recht einladend da. Meinen Sie, dass... Sie hatten vorhin von Dieben gesprochen. Pedro hat auch gemeint, dass es unvorsichtig sei. Hat er es auch gemeint? Ja, wenn wir Pedro nicht hätten. Dann ist er es am Ende, der dort in der Kutsche sitzt? Ja. Ich hatte gemeint, es sei ein Dieb. Nein, es ist Pedro. Wollen wir versuchen, etwas zu stehlen? Ich glaube, er merkt es nicht. Er schnarcht. Etwas stehlen? Eine Perlenkette. Ein Brokatkleid, ein Beutel Dukaten. Man könnte ein Vermögen unter dem Sitz hervorziehen. Er würde es nicht bemerken. Schade, dass kein Vermögen unter dem Sitz liegt. Ja, du hast recht, es lohnt sich nicht. Zumal ich hier Wichtigeres zu tun habe. Was gibt es Wichtiges in diesem Hof um 3 Uhr nachts? Ein Besuch, Rosita. Sie haben recht. Es ist eine gute Zeit. Ich schreckte vorhin aus dem Schlaf hoch, weil ich allen Anstand vergessen hatte. Gehört es sich nicht, dass man seiner Namensbase einen Besuch macht? Sie sind allzu formell, Donna Katharina. Lach nicht, alberne Person. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sich Natersia beleidigt fühlt. Natersia? Hätten Sie sich nicht auch beleidigt fühlen können? Bin ich nicht Natersia? Ach, so viele Fragen. Wo ist die Stalltür? Hier könnte es sein. Was siehst du? Hühner, glaube ich. Warten Sie, bis ich meine Augen gewöhnt habe. Weiter. Hafersäcke. Das könnte stimmen. Hörst du? Es rührt sich im Verschlag. Vielleicht unsere Pferde. Oder Don Felipes Eselin. Natersia. Natersia. Natersia. Es beutet gegen den Verschlag. Natersia. Das genügt, Rosita. Komm. Mein Gott, wie mich das Tier erschreckt hat. Es war eine deutliche Antwort. Sie sind blass geworden, Donna Katharina. Es ist der Mond, Rosita. Sie frösteln. Oh, die Nächte sind manchmal kühl. Ja. Hoffentlich hat es unseren Freund Pedro nicht geweckt. Das wäre wohl nicht schlimm. Rosita, was hast du gedacht, als der Esel schrie? Nichts. Ich bin erschrocken. Ich habe auch nichts gedacht. Ich bin auch erschrocken. Wir sollten zu Bett gehen. Aber als ich den Schrei hörte, wusste ich plötzlich, dass wir alle sterben müssen. Das ist nichts Neues. Nein, aber ich erfuhr es eben erst. Gewiss werden wir alle sterben. Ja, auch der deiner Kutsche. Um 6 Uhr morgens, da ging ich um Schellfisch an den Hafen. Du, ich will aber wissen, was er tat. Am 10. Juni 1580. Du weißt, welchen Tag ich meine. Die Schellfische haben auch ihre Wichtigkeit. Essen Sie nie zu Mittag, Madame? Wir sind jetzt um 6 Uhr morgens. Ich sagte es bereits. Und an jenem Tag sagt es das Geläut. Es läutet nicht nur um 6. Wohl wahr. Eine lärmende Religion, zu der ich mich bekehrt habe. Glocken und Kanonen. Ich bin aus Java, Donna Katharina. Zum Ersten, du bist ein schlechter Christ. Zum Zweiten, bis Java heißt zu weit abgeschweift. Was sagte Don Luis, als du gingst? Er sagte nichts. Schlief er noch? Er schlief nicht und war auch nicht wach. Rosita, hier hast du jemanden, der noch schlechter zu antworten versteht als du. So wurde Don Luis in vielem das gleiche Schicksal zuteil wie Ihnen, Donna Katharina. Woher hast du das, Rosita? Diese Jugend, kaum in der Hauptstadt, zwitschert das wieder zeisig. Was also sagte Don Luis nicht? Er stöhnte. Ich kochte ihm einen Tee aus Magnolienblättern. Aus Magnolienblättern? Aus Magnolienblättern, ein Rezept aus Java. Das konnte ihm freilich nicht gut tun. Wo ist dieses Java? Es ist ein Land, oh, Palmen, Zimt. Halt! Halt! Bleiben wir bei Don Luis. Ich blieb 10 Jahre bei ihm. Ich lag mit ihm auf den Planken der Schiffe, wenn die Segel zerfetzt waren. Bei Empfängen stand ich entfernt und in Gefängnissen war ich neben ihm. Ich wusch seine Kleider, ich reinigte seine Stiefel. Und was tatest du an jenem Tag? Nachdem er ein wenig getrunken hatte, das Schlucken fiel ihm schwer, stellte ich den Krug neben das Stroh. Stroh? Nimm das Stroh, auf dem er lag. Eine javanische Sitte? Nicht rein javanisch. Überall verbreitet, wo es Armut und Stroh gibt. Armut. Die Armut war von selbst gekommen. Das Stroh hatte ich aus den königlichen Stallungen gestohlen, die Magnolien an den Uferrändern gepflückt. Unseren Fisch pflegte ich am Hafen zu erbetteln. Was aß ich am 10. Juni 1580? Damals war ich noch nicht in Ihren Diensten. Wie gut. So kann ich also sagen, ich hätte gefastet. Ich musste um 6 Uhr gehen, das war die günstigste Zeit. Dann konnte ich einen Händler treffen, der die Gedichte von Don Luis schätzte. Leider ein Mensch von großem Geiz. Und Don Luis blieb allein? Die Leute aus dem Haus kamen hin und wieder vorbei, wenn sie in den Keller stiegen. Wir wohnten damals in einem Winkel unter der Kellertreppe. Als ich ging um 6, Don Luis auf dem Stroh. Er war schon ganz braun. Braun? Dunkelbraun, die Pest. Und du? Ich hab's in Java gehabt. Es gibt also Leute, die nicht daran sterben? Selten, aber es kommt vor. Vielleicht wurde ich aufgespart, um Ihnen antworten zu können, Madame. Man muss sich vor Augen halten, dass es vorkommt. Ich hatte Glück an diesem Tag. Ich bekam 2 Schellfischköpfe. Vielleicht dachte ich, würde Don Luis doch etwas davon essen können. Und aß er davon? Er starb, bevor ich sie gekocht hatte. Halt! Nicht so hastig. Du kamst zurück. Er atmete kaum noch. Hatte er getrunken? Ich glaube, er war zu schwach dazu. Ich feuchtete seine Lippen an. Und dann kochtest du den Fisch? Ich sah, dass es nicht der richtige Augenblick war, um Fisch zu kochen. Ich blieb bei Don Luis. Und wann? Eine Stunde ungefähr. Das war? Um 9 kam ich vom Hafen zurück. Es war kurz vor 10. Bald nachdem ich ihm die Augen geschlossen hatte, hörte ich die Glocke und bald darauf hörte ich die Pestklapper. Der Wagen fuhr in der Nähe vorbei. Ich lief hinaus und rief die Leichenknechte. Sie luden ihn auf den Karren. Zu den Übrigen? Zu den Übrigen. Wohin fuhr der Wagen? Mir wurde in diesem Augenblick übel. Ich erbrach mich und schleppte mich dann in den Keller. Dort schlief ich bis zum Abend. Wie? Du hast nicht gesehen, wo man Don Luis begraben hat? Nein. Aber er ist in meinen Armen gestorben. Das hörte ich bereits. Merkwürdig ist jedoch, dass er gar nicht gestorben ist. Wie? Ja, du hast richtig gehört. Don Luis de Camões ist am Leben. Wie ist das möglich, da er doch in deinen Armen gestorben ist? Oder solltest du dich getäuscht haben? Sollte ich mich getäuscht haben? Aber wo ist Don Luis? Warum kommt er nicht? Solltest du dich getäuscht haben? Wenn er lebt, ist es möglich, dass ich mich getäuscht habe. Er soll kommen. Er wird kommen, wenn wir die Wahrheit wissen. Ich war weniger schwierig. Ich ging mit ihm nach Portugal, ein fremdes Land, gelinde gesagt. Und ich glaube nicht, dass es mehr Wahrheit enthält, als ja war. Warum verbirgt er sich vor mir? Ja, warum? Wenn er noch lebt, könnte er entweder bei Ihnen sein. Oder? Oder bei seiner Mutter. Bei seiner Mutter? Ach, wäre es merkwürdig, wenn sie es mir hätte verbergen können. Es gibt nicht viel, was mir in unserem Viertel verborgen bleibt. So wohnt sie im selben Viertel? Ich wusste nicht, dass sie noch lebt. Sie ist 80, vielleicht auch 90. Da er aber doch in deinen Armen gestorben ist, wie kannst du vermuten, dass er bei seiner Mutter sei? Sie sagten, dass er lebt. Du musst dich also getäuscht haben. Gib es zu. Man widerruft ungern eine Behauptung, die man 10 Jahre hindurch wiederholt hat. Immerhin für Don Luis. Es gereicht zur Ehre, einen Irrtum zu bekennen. Gereicht es aber auch zur Ehre, eine Lüge zu bekennen? Eine Lüge? Don Luis wird es mir verzeihen, denn wenn man es allzu genau nehmen will, ist er nicht in meinen Armen gestorben. Er lebte noch, als ich zum Hafen ging, das ist gewiss. Und als du zurückkamst? Als ich zurückkam? Ich muss zufügen, dass ich mich etwas verspätet hatte. Etwas? Wann kamst du zurück? Ich traf ein Mädchen und wir aßen den Fisch zusammen. Es mag früher Nachmittag gewesen sein. Also nicht vor dem Abend? Ich gebe zu, dass es dunkelte. Und als du kamst, war er tot? Er war weder lebendig noch tot, er war fort. Fort? Fortgegangen? Es hieß, er sei gegen Mittag gestorben und der Pestgarn habe ihn fortgebracht. Es kann aber auch sein... Was kann sein? Sie können sich denken, dass es die Leute nicht gern sehen, wenn ein Pestkranker im Haus ist. Es ist also auch möglich, dass... Dass man ihn noch lebend... ist die Möglichkeit, auf die mich Ihre Worte bringen. Noch ein paar Fragen und Sie haben ihn zum Leben erweckt, Donna Katharina. Jetzt zu seiner Mutter. Führe uns, O João. Donna Katharina de Ataide. Gewiss, ich kenne Ihren Namen. Sie haben meinem Sohn kein Glück gebracht. Sagt er das? Ich hatte geglaubt... Ich sage es. Aber die jungen Leute wissen vor Übermut nicht, wohin. Eine kapriziöse Person. Rothaarig, nicht wahr? Blond. Wohin führt diese Tür, Donna Antonia? Wohin soll sie schon führen, Dummkopf? In die Unterwelt, sonst Keller genannt. Warum sagen Sie Unterwelt? Ja, das ist verdächtig. Nicht wahr? Dahinter ist er, Donna Antonia. Natürlich ist er dahinter. Wo soll er sonst sein? Wir haben ihn! Den Keller, mein Donna Antonia. Wovon schwatzt ihr? Ihr müsst lauter reden. Kommt Don Luis jeden Tag zu Ihnen, Donna Antonia? Jeden Tag. Wohnt er bei Ihnen? Es ist, als ob er bei mir wohnte und als ob er noch lebte. Wir sprechen über alles zusammen. Er hat mir erzählt, dass er ihretwegen den Hof verlassen musste, Donna Katharina. Wieso waren Sie bei Hofe? Donna Katharina war Hofdame Ihrer Majestät, der Königin. Nein, tauge nichts, dieser Luis. Später hat er Verse geschrieben. Damals auch schon, Natercia. Halt den Mund. Ich möchte Don Luis auch gerne sprechen. Dann hat er ein Duell gehabt, auch ihretwegen. An allem sind Sie schuld. Indien, China, Madagaskar. Eine Flintenkugel ins linke Auge. Gefängnis, Verbannung. Alles Ihre Schuld. Wenn ich nur besser sehen könnte. Ich möchte mir wirklich diese rothaarige Person genau ansehen, die ihn so zugrunde gerichtet hat. Komm näher, meine Tochter. Ich habe auch gelitten. 27 Jahre Setuba. Ja. Jetzt kann ich mir's vorstellen. Diese hübschen Larven, wenn man jung ist. Tja. Sehen Sie mich so wie er? Ja, ich sehe dich wie er. Nicht wahr? Er lebt. Er lebt für immer, meine Tochter. Kommen Sie, Donna Katharina, er ist hinter dieser Tür. Wohin? Es ist stockfinster da unten. Wollt ihr meine Kohlköpfe zählen? Jetzt sprich du. Du scheinst die vernünftigste von euch dreien zu sein. Ich bin die Zofe von Donna Katharina. Was wollen die beiden in meinem Keller? Sie suchen Don Luis. Merkwürdigerweise ist er wirklich in dem Keller. Hat Donna Katharina also doch recht? Das hätte ich nicht gedacht. Aber sie werden ihn nicht finden. Versteckt er sich so gut? Er versteckt sich nicht. Aber wenn sie ihn hier oben nicht gesehen haben, werden Sie ihn auch unten nicht sehen. War er vorhin hier oben? Freilich. Hat er nicht mit euch gesprochen? Ich habe nichts gehört. Er saß neben mir, auf dem Schemel. Ach. Natürlich saß er auch nicht auf dem Schemel, sondern auf der Bank. Und zugleich war er im Keller? Endlich begreifst du es. Nicht ganz. Ich möchte wissen, ob meine arme Herrin... Sie wird ihn sehen. Sorge dich nicht. Nun? Es ist recht finster da unten. Nicht wahr? Aber hell genug, um zu sehen... Was zu sehen? Vielleicht meinen Sohn? Ist er unten? Nichts. Donna Katharina, warum habe ich meine Lüge bekannt? Es war so dunkel, dass ich die Dunkelheit begreifen lernte. Ah, wie gut. Komm, Rosita. Die Alte spottet. Und ich weiß, warum. Da ich nicht spotte, Töchterchen, kannst du auch nicht wissen. Warum? Ich bin ihm zu alt, zu hässlich. Der Keller hat eine Tür, die ins Freie führt. Er flieht mich. Er verbirgt sich vor mir. Jetzt ist mir alles deutlich, Rosita. Er selber ist das Herz der Verschwörung. Er selber hat mir die Nachricht zugespielt, dass er gestorben sei. Er selber. Er selber. Komm, Rosita. Donna Katharina de Ataide. Ja, ich komme. Seine Majestät bedauert, Sie nicht empfangen zu können. Es ist von Wichtigkeit. Sonst kämen Sie nicht zum König. So ist es. Seine Majestät bedauert. Ich hörte es. Vielleicht morgen? Versuchen Sie es morgen. Donna Katharina de Ataide bittet um eine Audienz. Seine Majestät bedauert. Ich fragte schon gestern. Vielleicht morgen. Es handelt sich nämlich um eine Verbannung. Der König wird Ihre Verbannung aufheben. Sie übersehen, dass ich sie bereits selbst aufgehoben habe. Es handelt sich um eine andere Bitte. Ich habe das Ohr des Königs. Es handelt sich... Ja? Als ich vor 30 Jahren verbannt wurde, war ich noch jung. Wenn es Sie tröstet, Donna Katharina, wir sind alle in diesen 30 Jahren 30 Jahre älter geworden. Es tröstet mich nicht, denn ich war nicht nur jung, ich war schön. Donna Katharina, ich sehe es noch heute. Aber Don Luis de Camões sieht es nicht. Camões? Der Dichter? Er vermeidet es, mit mir zusammenzutreffen. Ich glaubte, er sei gestorben. Gerüchte, ich weiß, was wahr ist. Nun mag sein. Ich selbst bin auch an Poesie weniger interessiert. Ich sammle Schmetterlinge. Und nun wollte ich den König bitten, der mich doch verbannt und mir 30 Jahre meines Lebens genommen hat. Es war alles sein Befehl, verstehen Sie? Ich verstehe. Ich wollte ihn bitten, mir meine Schönheit wiederzugeben. Ihre Schönheit wiederzugeben? Ja. Die Schönheit? Das ist freilich etwas, was nur der König selber entscheiden kann. Nicht wahr? Deshalb dachte ich, eine Audienz. Gut. Ich werde sehen. Vielleicht morgen? Ja, versuchen Sie es morgen. Donna Katharina de Ataide bat seine Majestät um eine Audienz. Aber ich nehme an, dass seine Majestät auch heute bedauert. Oh nein, Donna Katharina. Wie? Ich darf den König sehen? Ich bitte Sie, Donna Katharina, mir zu folgen. Ich führe Sie in den Thronsaal. Der Thronsaal, Donna Katharina. Aber... Was meinten Sie, Donna Katharina? Das ist doch kein Thron. Das ist ein Sarg. Seine Majestät der König ist heute in der Frühe an der Pest gestorben. Donna Katharina, haben Sie mit dem König gesprochen? Er war sehr gnädig, Rosita. Wo ist Pedro? Wo ist die Kutsche? Ich bin froh, dass Sie mit dem König gesprochen haben. Es ist nämlich... Was? Ich meine, dann ist es vielleicht weniger schlimm. Weniger schlimm? Donna Katharina, es ist nämlich keine Kutsche mehr da. Und auch kein Pedro mehr da. Aber du bist noch da. Ja, ich bin noch da. Wir werden zu Fuß gehen müssen. Ja. Ich bin sehr froh, dass du noch da bist, Rosita. Mach dir keine Gedanken. Es ist ja, wenn wir nach Setúbal zurück wollen, ganz gut, dass wir die Sorge um das Gepäck nicht mehr haben. Wenn Sie es so ansehen, Donna Katharina. Ja, so sehe ich es an. Adieu, Lissabon. Hügel am Tejo. Ein guter Tag für die Überfahrt. Viel Wind in den Segeln. Und die Delfine spielen. Man möchte das Wetter so gern mit dem Abschied zusammenbringen. Adieu, Lissabon. So blau der Himmel. Der Himmel blau oder grau, jede Farbe verdoppelt den Schmerz. Ich weiß es, Rosita. Das Wetter selbst ist eine Art Abschied. Warum winkst du nicht? Wem soll ich winken? Dem Himmel, den Delfinen, den Kindern am Ufer. Aber du winkst nicht, weil du die Hände verbirgst. Die Hände verbergen? Der König lag mit schwarzem Gesicht auf dem Katafalk. Ich glaube nicht, dass man ihn in der Kathedrale aufbahrt. Aber ich meine nicht den König, ich meine dich. Ich habe bemerkt, dass du dir verstohlen die Fingerspitzen anschaust. Sie müssen sich geirrt haben, Donna Katharina. Ich schaue mir nicht die Finger an. Ich habe keine Angst. Mit Recht. Wie ich hörte, sind diesmal weniger Menschen gestorben als vor 10 Jahren. Ja, diesmal ist es nicht so schlimm. Zeig deine Hände. Da. Ganz weiß. Wahrhaftig, ganz weiß. Es ist kaum zu glauben. Haben Sie es denn anders erwartet? Nein. Und Ihre Hände, Donna Katharina? Still, damit mich die Schiffsleute nicht über Bord werfen. Noch kurz vorm Ufer. Warum? Genügt's dir nicht, dass ich sie nicht zeige, Rosita? Ich verstehe. Aber glaube mir, dass ich es erst auf dem Schiff gemerkt habe. Ich hätte dich nicht gebeten, mitzukommen. Es macht nichts, Donna Katharina. Kehr um. Nimm das gleiche Schiff zurück. Wohin? Zu Pedro. Es wäre mir ein Trost, wenn ich dich versorgt wüsste. Mir wäre es kein Trost. Donna Katharina, ich habe keine Angst mehr vor der Pest, seitdem ich weiß, dass es sie gibt. Das musst du mir gelegentlich wiederholen. Ich glaube, das ist der Satz, worin die Welt für mich anfängt. Immerhin ist es eine königliche Pest. Ich habe den Purpur auf dem Sarge berührt. Du brauchst mich nicht so laut zu rufen. Ich schlaf so wenig wie du. Oh, bei dir ist es nicht das Wetter. Und was ist es also? Der Mond, weil er so hell ins Zimmer scheint. Oder die Hunde in der Ferne. Auch die Tiere rühren sich im Stall. Sie klirren mit den Ketten. Und warum schläfst du nicht? Und eben dachte ich daran, dass der goldene Schlüssel mehr und mehr verfällt. Es lohnt sich nicht. Der weiße Putz wird bald wieder unter dem schwarzen hervorkommen. Das ist auch ein Vorteil. Und dann dachte ich daran, was ich sagen sollte, wenn ich beim jüngsten Gericht gefragt werde. Man hat nichts Rechtes vorzuweisen. Immerhin, das dauert noch eine Zeit. Außerdem wird man dich nicht geradewegs nach dem goldenen Schlüssel fragen. Ein Wirtshaus gilt so viel und so wenig wie ein Fleischtrog. Oder wie das königliche Zepter. Das weiß ich. Es geht doch nicht um Werte. Sondern? Um meine Gicht. Frau, ich spüre nicht den Regen voraus, sondern die Engel mit den Schwertern. Lass gut sein, Philippe. Das ist dein Umgang mit den Dichtern. Hörst du nicht? etwa die Posaune? Ein Händeklatschen. Still. Ich höre auch etwas. Lass uns aufstehen und Licht machen. Ich wusste, dass es heute Nacht kommt. Dein Hang zu dramatischen Wirkungen, Philippe. Was soll kommen? Die Gicht und vielleicht späte Gäste. Wie wär's, wenn man das Fenster öffnet? Ein guter Gedanke. Hallo? Don Philippe! Wirt! Wer ist's? Donna Katharina und ihre Zofe. Ah, einen Augenblick. Ich komme hinunter. Wo ist die Kutsche? Wir sind zu Fuß. Damen, zu Fuß, hörst du das? Donna Katharina hat sich die Füße wund gelaufen und kann nicht mehr weiter. Dann muss sie zu Bett. Es ist auch die Zeit lang Mitternacht vorbei. Wir müssen eilen, Wirt. Ja. Müssen nach Setúbal. Ja. Die Brandung wartet auf Donna Katharina. Die Brandung gibt es morgen auch noch. Das bestärkt mich in meinen Gedanken. Es ist eine Nacht voller Gicht. Wie ist es mit der Pest in Lissabon? Der König ist gestorben. Das also ist es. Unsinn, Rosita. Sag ihm die Wahrheit. Sind Sie's? Donna Katharina. Camoes ist vor 10 Jahren an der Pest gestorben. Ah. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Donna Katharina ist es nicht gewohnt, barfuß zu gehen. Wenn sie uns um Gottes Barmherzigkeit willen einen Esel satteln könnten. Sag nicht um Gottes Barmherzigkeit willen, aber um portugiesische Dukaten. Ach, der König gestorben. Ich glaube, er war ein Dummkopf. Wer ist sein Nachfolger? Er ist kinderlos. Das sieht ihm ähnlich. Wie wir. Was ist nun mit dem Esel? Sattel ihn na Tercia. Wir werden zugrunde gehen, aber vielleicht hilft es deiner Gicht. Er ist in den Stall gegangen. Gedulden Sie sich. Es wird alles gut, Donna Katharina. Das sagt uns bereits unsere Religion. Du brauchst es nicht zu wiederholen. Und im besonderen Falle, es ist schon alles gut. Es ist schon? Der Mond ist hell genug, dass ich sehen kann, wie du vor Mitleid zerfließt. Wie dumm. Entschuldige, Rosita, dass ich es dir sage. Sagen Sie alles. Wer das könnte. Immer zur Übertreibung geneigt, mein Kind. Nein, es ist viel einfacher. Seitdem ich die Pest habe, weiß ich, dass es die Pest gibt. Und da es die Pest gibt, gibt es auch das andere. Das andere? Tu nicht, als verstündest du das nicht. Du verstehst mehr, als du weißt. Sagtest du nicht, ich habe keine Angst mehr vor der Pest, seitdem ich weiß, dass es sie gibt? Ja. Da es wahr ist, dass Camoes gestorben ist, so ist es auch wahr, dass er nach mir verlangt hat. Seine Liebe, das ist die Wahrheit. Und die Pest hat sie mir zurückgegeben. Welch schöner Zirkel. Würdig den Bahnen des Mondes und der Sonne. Sieh mich an, Rosita. Die Pest gab mir die Jugend zurück. Dem König sei gedankt. Ja, Donna Katharina. Wenn es ein gutes Tier ist, können wir bei Morgengrauen in Setúbal sein. Die Brandung hört man übrigens schon vorher. Lange vorher. Geh, Natasja. Kommen Sie nicht näher, Don Felipe. Ich habe Ihnen doch gesagt, Donna Katharina, dass in Lissabon die Pest ist. Danke, Don Felipe, danke. Komm, Natasja, komm. Links eine Lederflasche voll Wein, rechts Brot, Ziegenkäse und Datteln. Kommen Sie gut heim! Danke, Don Felipe! Danke! Thank you. Die Brandung vor Setúbal von Günter Eich mit Elisabeth Flickenschild, Gustl Halinke, Hermann Lenschau, Tilla Durieu, Erik Schildkraut, Josef Dahmen, Charlotte Kramm, Gerhard Bünte. Musik Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Das war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, des Hessischen Rundfunks, des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1957.